Kontext 21. Postfaschismus und Globalisierung. Alle reden über Haider, wenige von der NS-Volksgemeinschaft, fast niemand über die postfaschistische Demokratie und ihre Krise. Unter diesem Motto fand am 27. und 28. April 2001 in Wien der vom Kritischen Kreis und anderen Gruppen organisierte Kongress vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus statt. Mit dieser und folgenden Sendungen dokumentieren wir die dort gehaltenen Referate und bringen Ausschnitte aus den sich anschließenden Diskussionen. Das erste Referat des Kongresses hielt Johannes Agnoli unter dem Titel Staat und Kapital, Postfaschismus und Globalisierung. Zunächst leitete Stefan Griegert die Veranstaltung ein und stellte den Referenten vor. Das Ganze findet bekanntlich unter dem Titel vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus statt. Das sind nun Begriffe, die bei der Kritik der österreichischen Zustände nicht gerade an der Tagesordnung sind. In der BRD verhält sich das ja auch nicht viel anders. Dennoch sind es nun nicht völlig neue Begriffe, die wir extra irgendwie für diese Veranstaltung erfunden hätten. Es stellt sich also die Frage, wie solche Begriffe bisher verwendet worden und in welchem Kontext sie entstanden sind. In der BRD, weniger, aber durchaus auch in Österreich, hat man in der unmittelbaren Nachkriegszeit unter Postfaschismus ja in erster Linie sowas wie personelle Kontinuitäten verstanden. Also die Tatsache, dass Nazis in der Demokratie völlig bruchlos ihre Karrieren fortsetzen konnten. Relativ selten ist darunter sowas wie ein strukturelles Fortwesen des Faschismus gefasst worden. Es ist dann allerdings um 1968 herum zu einigen Diskussionen gekommen, in denen der Begriff des Postfaschismus etwas mehr an Konturen gewonnen hat. Man braucht da zum Beispiel nur an einen der wohl am meisten, meisten gelesenen Aufsätze vom Theodor W. Adorno zu denken, nämlich Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, in dem er ganz nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als deutlich gefährlicher betrachtet als das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang aber natürlich auch Johannes Agnoli, der Die Linke ebenfalls bereits in den 60er Jahren mit seinen Überlegungen zum Verhältnis von Demokratie und Faschismus konfrontiert hat. Große Teile der Linken in den deutschsprachigen Ländern haben sich nun in den 70er und 80er Jahren allerdings kaum für radikale Gesellschaftskritik, sei es nun in der Adornoschen oder, wenn ich das so sagen darf, in der Agnolischen Ausprägung, interessiert, sondern sich lieber den autoritären Plattheiten des Marxismus-Leninismus gewidmet. Eine recht wichtige Auseinandersetzung über das Wesen der postfaschistischen Demokratie fand dann allerdings nochmal zu Beginn der 90er Jahre statt, und zwar im Zusammenhang mit der leider ja auch von den meisten Linken euphorisch begrüßten deutschen Wiedervereinigung. Damals ging es um die Frage, ob es im Zuge der Renationalisierung zu einer Faschisierung der Demokratie komme, oder aber, so die Gegenposition, ob diese sogenannte Faschisierung im Postfaschismus nicht schon längst vollzogen sei und man heute nicht viel eher von sowas wie einer Demokratisierung des Faschismus reden müsste. Diese Debatte ist in den letzten 5 Jahren allerdings ziemlich eingeschlafen. Gerade die Entwicklung in Österreich mit dem Siegeszug der FPÖ einerseits und der postfaschistisch-demokratischen Entwicklung nach 1945 andererseits scheint uns nun durchaus angebrachter Anlass, um diese Debatte erneut aufzunehmen, diese Diskussion über Faschisierung der Demokratie oder Demokratisierung des Faschismus. Daher auch der zweite Begriff im Titel dieses Kongresses, demokratischer Faschismus. Bereits im Einladungstext zu diesem Kongress haben wir darauf hingewiesen, dass uns durchaus bewusst ist, dass dieser Begriff das Problem beinhaltet, dass der notwendige Bezugspunkt von Haider oder auch von der österreichischen Politik insgesamt, nämlich der Nationalsozialismus, da zugunsten des Faschismusbegriffs verschwindet. Andererseits hat dieser Begriff aber eben doch den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass er genau jenes Paradox zu fassen versucht, das Haider und die FPÖ insofern nämlich darstellen, als jeder und jede merkt oder zumindest merken könnte, dass es falsch ist, Haider nur einen Faschisten oder nur einen Demokraten zu nennen. Zu diskutieren wäre aber natürlich trotzdem, und ich hoffe, dass das hier auch auf dem Kongress stattfinden kann, inwiefern mit solch einem Begriff tatsächlich etwas Neues versucht wird zu fassen oder ob der Faschismus oder auch im Speziellen der Nationalsozialismus nicht schon immer eine reichlich demokratische Schlagseite gehabt hat. Dass dieser Begriff demokratischer Faschismus offensichtlich einen ziemlich wunden Punkt bei den staatsapologetischen Kritikern und Kritikerinnen der Heiderei trifft, das haben wir eigentlich bereits gemerkt, als wir vor etwa einem Jahr ein Flugblatt mit der Überschrift gegen den demokratischen Faschismus verteilt haben, und zwar auf dieser unsäglichen Massendemonstration des besseren Österreich ungefähr von einem Jahr. Ich habe ziemlich selten dermaßige Empörung als Reaktion auf Flugblattverteilen erlebt. Ein Grundanliegen von diesem Kongress ist damit eigentlich auch bereits benannt. Angesichts von einer Linken, für die etwa Rassismus und Demokratie ein ganz klarer Gegensatz sind, geht es uns durchaus darum, eben diese Demokratie ein bisschen schlecht zu machen. Kurz aber nochmal zurück zu diesem Begriff des Postfaschismus. Dass dessen Verwendung nun nicht zwangsläufig zu sowas wie einer vernünftigen, also radikalen Kritik führt, das haben auch bereits einige Autoren und Autorinnen unter Beweis gestellt. Einige in der Linken glauben etwa, den Begriff des Postfaschismus als positiven Begriff setzen zu können. Der Christoph Speer beispielsweise schreibt in der Zeitschrift Alaska davon, dass die, Zitat, Erfahrung des überwundenen Faschismus, der postfaschistische Konsens, einen unfertigen Emanzipationsprozess darstellt. Dementsprechend wird dann auch eine Radikalisierung des postfaschistischen Konsens gefordert. Das Positive des Postfaschismus wäre demnach also ganz einfach, dass er immerhin kein Faschismus ist. Als ein kritischer Begriff hingegen, wie ihn die Veranstalter dieses Kongresses verstanden wissen wollen, zielt er ja gerade auf die modifizierte Fortsetzung faschistischer Ideen in der Demokratie und ist somit als positiver Begriff schlicht und einfach nicht denkbar. Dass selbst noch dieser Begriff, dieser Postfaschismusbegriff, zur Identifikation mit der Nation taugt, das hat in Österreich beispielsweise die Grazer Philosophin Elisabeth List demonstriert. Die spricht in ihrem Text »Was ist Postfaschismus?« von der postfaschistischen Politik der FPÖ, nicht etwa von der postfaschistischen Gesellschaft in Österreich, und fordert alle Patrioten und Patriotinnen zum Kampf eben gegen diese postfaschistische FPÖ auf. Niemand, schreibt sie allen Ernstes, der sein oder ihr Land liebt und bei Verstand ist, könne die Politik dieser Partei gutheißen. Die Beschäftigung mit Postfaschismus findet hier also statt aus Sorge um die Nation, und das ist ganz sicher eine Sorge, um die es den Veranstaltern dieses Kongresses nicht geht. Soweit in aller Kürze zur Einleitung von diesem Kongress. Nun aber gleich zu unserem ersten Referenten. Johannes Agnoli hat dankenswerterweise den Weg von Italien nach Wien auf sich genommen. Er war bis 1990 Professor für Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität in Berlin und hatte durchaus einigen Einfluss auf die interessanteren linken und linksradikalen Diskussionen der letzten 40 Jahre. Seine Transformation der Demokratie gilt als einer der einflussreichsten Texte der außerparlamentarischen Opposition, sowohl in der BRD als auch in Österreich, wenn man den Erzählungen auch österreichischer 68er der Glauben schenken darf. Damals wurde Agnoli nicht nur in der linken Bewegung und im linksakademischen Bereich zur Kenntnis genommen, sondern durchaus auch in etablierten und staatstragenden Publikationen rezipiert. Das hat sich heute ein wenig geändert. Heute hingegen werden seine Überlegungen da kaum noch zur Kenntnis genommen. Wenn man sich ihrer doch noch einmal annimmt, werden sie bestenfalls als Produkte ihrer Zeit, schlimmstenfalls als linksfaschistisch abqualifiziert. Dass auch die Mehrzahl der ehemaligen 68er von Agnoli nichts mehr hören wollen, ist, denke ich, dabei nur allzu verständlich. Hätten sie nämlich seine Demokratie-, Staats- und Institutionenkritik ernst genommen, hätten sie sich natürlich weder den von ihnen so geliebten Marsch durch die Institutionen antreten können, noch sich massenhaft und voller Enthusiasmus am Projekt der grünen Parteien beteiligen können. Wie bereits kurz angedeutet, hat Agnoli in seinen Arbeiten mehrfach nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir es in den europäischen Nachkriegsgesellschaften keineswegs mit Gesellschaften zu tun haben, die aus dem Nichts entstanden sind, sondern eben mit postfaschistischen Gesellschaften, die zahlreiche Komponenten des Faschismus, wie eben zum Beispiel den Korporatismus, in modifizierter Form in sich aufgenommen haben. Agnoli versucht, zum Teil bezugnehmend auf die Einleitung, Begriffe wie Demokratie, Faschismus und Postfaschismus vor dem Hintergrund der Erfahrung des italienischen Faschismus zu klären. Zudem skizziert er im Folgenden die Möglichkeiten der Herausbildung einer zukünftigen autoritären politischen Form. Wenn Demokratie als Prinzip der Volkssouveränität betrachtet, wäre demokratischer Faschismus ein Ausfluss der Volkssouveränität. Wie es mit der Volkssouveränität bestellt ist, ist euch allen bekannt. Ich kenne die österreichische Verfassung nicht. Ich kenne die deutsche Verfassung. Und da wird wirklich der Begriff präzisiert. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird ausgeübt von besonderen Organen. Nun, wenn Souveränität ernst genommen wird, ist das klar, dass es nicht wichtig ist, woher sie herkommt. Die Bayern hatten vorgeschlagen, im Parlamentarischen Rat zu schreiben, die Staatsgewalt geht von Gott aus. Auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, wer sie ausübt. Also das Grundgesetz müsste geändert werden, die Souveränität der Staatsgewalt ist dem Volke ausgegangen und übergegangen in besondere Organe. Das wäre die erste kritische Bemerkung zur Demokratie, die man Liberaldemokratie nennt. Ich bitte euch, diesen Ausdruck durchaus zu akzeptieren. Wir leben in einer Liberaldemokratie. Aber ich wiederhole immer wieder, genauso wie wir jahrzehntelang von Sowjetsystem gesprochen haben, obwohl wir nicht wussten, dass die Sowjets nichts zu sagen hatten, reden wir von Liberaldemokratie, obwohl wir wissen, dass das keine Demokratie ist. Eine ganz einfache Sache. Die Verwirrung wird noch gestiftet durch das Wort, das dahinter. Österreich denken heißt Auschwitz denken. Ich hatte mit Wippermann, einem sehr tüchtigen Faschismusforscher in Berlin, eine kleine Auseinandersetzung wegen Auschwitz. Ich hatte in meinen Faschismus-Schriften geschrieben, sei nicht in der Lage, rational, weder marxistisch noch sonst wie, Auschwitz zu erklären. Und er sagte mir, es sei eine Bankrotterklärung der Faschismustheorie, wenn man nicht in der Lage sei, Auschwitz zu erklären. Meine Antwort war, ist Auschwitz das Schlimmste, das Entscheidende am Faschismus oder ist das Schlimmste an der deutschen Geschichte, an der Geschichte der Deutschen? Das ist die Frage, denn es hat Faschismus allenthalben gegeben, aber Auschwitz hat es nur in der Geschichte der Deutschen gegeben. Postfaschismus. Als deutsches und österreichisches Problem, offensichtlich. Denn Postfaschismus ist ein Problem nur in den Ländern, in denen es Faschismus gegeben hat. Ich kann mir kaum denken, dass jetzt in England, Schweden, Norwegen, Vereinigten Staaten von Amerika eine postfaschistische Frage gibt, denn da hat es keinen Faschismus gegeben. Außerdem ist dieser Postfaschismus enthält eine Einengung, eine begriffliche Einengung, die mir nicht ganz gut gefällt, denn da wird gemeint, also du hast auch selber gesprochen, von Deutschland und Österreich und der Rest der Welt, wo ist der Rest der Welt? Außerdem, wenn Siemens in Berlin 2000 Arbeitsplätze streicht und in China eine Fabrik mit 20.000 Arbeitsplätzen schafft, dann geraten die Maßstäbe wohl durcheinander. Wenn in Italien das Parlament ein strenges Gesetz beschließt, dass die Anwendung des Terminus Parmesan einschränkt auf die Zone zwischen Parma und Reggio Emilia und versucht, im Europäischen Parlament das durchzusetzen, was nutzt das, wenn die Europäische Kommission beschließt, alle Reibkäse kann Parmesan genannt werden? Also, insofern ist das mit dieser Einengung etwas verbunden, was zweifellos richtig ist, aber nicht zur Klärung des eigentlichen Problems beiträgt. Ich sehe das eigentliche Problem, wo die Missverhältnisse sozusagen verschwinden oder das Durcheinander etwas aufgehoben wird, in einem Punkt, den wir wirklich ernsthaft nehmen sollen. Ein amerikanischer Soziologe, Fukuyama, meinte, mit dem Sicht des Kapitalismus und der liberalen Demokratie sei die Geschichte zu Ende gegangen. Falsch ist das unsäglich, Aber falsch ist das nicht ganz. Nicht die Geschichte ist zu Ende gegangen, aber wohl eine Epoche der Geschichte. Die Epoche, die auch unter anderem in bestimmten Ländern Europas den historischen Faschismus hervorgebracht hat. Nun, was den historischen Faschismus betrifft, muss ich sagen, wer vom Postfaschismus redet, muss auch wissen, was der Faschismus gewesen ist. Denn wie kann er sonst vom Postfaschismus reden? Da hast du mir gestern gesagt, ich sollte was erwähnen über die Unterschiede innerhalb des Faschismus. Das ist für mich immer ein Problem gewesen. Denn mir wurde gerade von der linken Publizistik immer wieder vorgeworfen, ich würde zu sehr im Faschismus differenzieren. Vor allem zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Und in der Tat, meine These ist, dass der italienische Faschismus für die bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften viel interessanter, viel wichtiger, wesentlicher ist als der Nationalsozialismus, denn der in bestimmten Teilen, vor allem am Ende des Krieges, außerhalb der kapitalistischen Logik geriet. Völlig außerhalb der kapitalistischen Logik, denn die Zerstörung von Arbeitskräften gehört nicht zum Kapitalismus, auch wenn das deutsche Kapital Nutznießer des Nationalsozialismus gewesen ist. Was ist also am Faschismus wichtig, was uns interessieren könnte? Was eben, wie du sagtest, mein Referat haltend, in die nachfaschistische Gesellschaft eingegangen ist. Es sind bestimmte Elemente, die wirklich nichts zu tun haben mit Auschwitz, muss ich sagen. Du hast den Korporativismus erwähnt. Das ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Element. Denn im Gegensatz zum Nationalsozialismus hat der Faschismus keine Ideologie der Volksgemeinschaft gehabt, sondern eine Ideologie der Neutralisierung der Klassenverhältnisse. Das heißt, die Klassenverhältnisse wurden als Realität anerkannt, sie sollten aber institutionalisiert werden, was in Deutschland nicht der Fall ist. In Deutschland wurde die Klassenstruktur einfach geleugnet, übertünkt mit dem Gedanken der Volksgemeinschaft. Nicht von ungefähr waren in Deutschland die Syndikate, also die Arbeitergewerkschaften, verboten. In Italien bestanden sie weiter. Zwar in faschistischer Verkleidung, aber sie bestanden sie weiter. Der Korporativismus, und da muss man sich überlegen, wenn hier ein Vortrag über den faschistischen Sozialpakt angekündigt wird, der Korporativismus bedeutete der Versuch, die Klassenstruktur zu neutralisieren durch den Einbau der Klassenvertreter in gemeinsame Institutionen unter der Ägide des Staates. Korporativismus bedeutete also vor allem das Aushandeln von bestimmten sozialen, ökonomischen, Lohn- und sonstigen Fragen anhand von Verhandlungen zwischen Vertretern der Arbeiterschaft, Vertretern der Confindustria, des industriellen Verbandes und Vertretern des Staates, wobei sie von selber verstand, dass der Staat auf der Seite nicht der Confindustria war. Natürlich nicht, denn die Ideologie war ja nationalistisch gerichtet. Aber der Staat pochte für die Interessen der Nation auf die Erhöhung der Produktivität. Und daher waren die Vertreter des Staates von vornherein Alliierte der Vertreter der Industrie gegenüber dem Vertreten der Arbeiterschaft. Das gehört zum Kooperativismus, zum Faschismus. Ebenso sehr aber, und da kommen wir vielleicht in den von dir erwähnten Bereich, die Herstellung eines allgemeinen Konsenses. Der Faschismus war keine brutale Diktatur in dem üblichen Sinne des Wortes. Der italienische Faschismus hat versucht, einen allgemeinen Konsens herzustellen, jenseits gewissermaßen der gesellschaftlichen Konflikte, jenseits der Auseinandersetzung, ein gemeinsamer Konsens zum Wesen des Staates und vor allem darin, dass die höheren Interessen der Nation, so wurden sie genannt, vordergründig zu gelten haben. Dass die höheren Interessen der Nation zusammenfielen mit der Erhöhung der Produktivität in der Industrie, das ist eine andere Frage. Das waren also Elemente des Faschismus und da müssen wir uns überlegen, inwiefern diese Elemente, nicht Auschwitz, diese Elemente in die nachfaschistische Gesellschaft eingegangen sind, nicht nur, sondern inwiefern diese Elemente auch vorhanden sein können in der zukünftigen politischen Form, über die ich nachher reden werde. Was die Gültigkeit faschistischer Experimente betrifft, kann ich nur sagen, etwa Anfang der Mitte der 60er Jahre war ich in Italien, ich machte da im Staatsarchiv meine Faschismusstudien, hatte unter anderem ein Interview mit dem Pressesprecher des italienischen Industriellen Verbandes. Auf meine Frage hin, was meinen Sie vom Korporativismus? Die Arbeitskämpfe waren schon im Gange, Mitte der 60er Jahre in Italien, sie sind dann Ende der 60er Jahre bekanntlich ausgebrochen. Dann sagte er, der Korporativismus sei ein sehr gutes System gewesen. Natürlich fügte er hinzu, ohne Mussolini. Ohne Mussolini bedeutet im Grunde, ohne die Ideologie des Faschismus, aber durchaus mit der von Faschismus geschaffenen Realität, die gesellschaftliche Produktion so zu organisieren, dass die kapitalistische Produktionsweise garantiert werden konnte. Das ist die Frage also, inwiefern das heute noch gültig ist. Wir müssen aber auf der anderen Seite doch davon ausgehen, dass, wie gesagt, wir am Ende einer Epoche stehen. Dieses Ende besteht nicht etwa darin, dass Faschismus überwunden sei. Dieses Ende besteht nicht darin, dass die deutsche Wiedervereinigung, dass die Europäische Union kommt, obwohl die Europäische Union auch etwas damit zu tun hat. Das Ende der Epoche ist verbunden ökonomisch mit dem Ende einer Wirklichkeit, in der bisher der Kapitalismus, auch die Multinationalen selbst, gelebt und gewirkt haben. Das Ende des Binnenmarktes. Und mit dem Ende des Binnenmarktes verknüpft, mit der Bildung der Weltmarktgesellschaft verknüpft, ist auch das allmähliche Ende des Nationalstaates. Und daher meine Bedenken, das Ganze unter dem Gesichtspunkt des Nationalismus zu betrachten. Nationalisten, Heide oder wie sie alle heißen, mögen zwar daran festhalten, sie merken offensichtlich nicht, dass, oder wir andersherum, sie sind deshalb vielleicht so, in der Bundesrepublik vor allem, so scharfsinnig nationalistisch, weil sie merken, dass ihnen der Gegenstand abhanden kommt. Wenn der Binnenmarkt nicht mehr existent ist, verzeiht mir diesen rohen Marxismus, wenn der Binnenmarkt nicht mehr existent ist, hört der Nationalstaat auf, Existenzberechtigung zu haben. Wir haben für den Nationalstaat also eine sehr, ist das Zeichen der Ende der Epoche. Ich hatte vor einiger Zeit in Lucca, wo ich wohne, Besuch aus Deutschland und aus Österreich. Und da haben wir lange über die Nation diskutiert. Und die deutschen Genossen haben sich darauf versteift, im Kampf gegen die Nation. Und sie versuchte umsonst natürlich klarzumachen, dass, wenn schon eine Gruppe sich als links betrachtet, ihr Kampf nicht dem Nationalstaat gilt, sondern dem Kapital und nicht dem Nationalstaat. Außerdem sagte ich, versuchte ich umsonst zu erklären, umsonst, dass es mit der Nationalstaat doch zu Ende gegangen sei. Also, wir müssen davon ausgehen, dass in der heutigen Wirklichkeit wir eine Weltmarktgesellschaft haben mit ganz anderen Perspektiven, auch in der Frage der Neutralisierung der Klassengegensätze, die inzwischen sich ausgeweitet haben. Es gibt nicht nur Klassengegensätze bei uns hierzulande in Europa, in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch Gegensätze auf der weltweiten Ebene zwischen etwa zwei Viertel der Bevölkerung, also die Hälfte der Bevölkerung, die Hunger leidet und in Armut lebt, und ein ganz kleiner Abschnitt der Bevölkerung, das sind wir, die im Wohlstand lebt oder im Wohlstand, weitgehend im Wohlstand lebt. Das ist auch eine Erweiterung der Auseinandersetzung, die über die klassische Klassenauseinandersetzung hinausgeht. Also wir haben eine Weltmarktgesellschaft. Was ist das Kennzeichen dieser Weltmarktgesellschaft? Wir wissen es alle. Wir leben damit. Wir wissen es, aber wir sind nicht in der Lage, daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Die Marktgesetze haben sich durchgesetzt. Das, was Marx prophezeit oder vorausgesehen hatte, ist Wirklichkeit geworden. Die ganze Weltmarktgesellschaft ist eine Sammlung von Waren geworden. Die Menschen selber sind Waren geworden. In Österreich weiß ich nicht, in Italien hat man sozusagen handgreiflich, was es heißt, dass ein Mensch eine Ware wird. Man braucht bloß zu betrachten, wie Fußballspiele ausgehandelt werden. Das ist eine Ware einfach geworden. Wir sind alle Mitglieder einer Warengesellschaft, in der wir selber Waren sind. Das ist die Durchsetzung der Marktgesetze in der Weltmarktgesellschaft. Wir haben zwar keine Weltgesellschaft, aber wir haben einen Weltmarkt. Und gerade in dieser Weltmarkt stellt sich, in dieser Situation des Weltmarktes stellt sich die Frage nach Staat und Kapital. Thank you. Ich muss jetzt etwas zurückgreifen. Denn es geht nicht darum, zu sehen, wie heute die Situation ist, sondern wie das Verhältnis von Kapital und Staat auch früher und jetzt vorläufig gewesen ist. 1954, ein amerikanischer Soziologe schwäbischer Herkunft namens Berle, der Name sagt ja, wo das herkommt, schrieb ein Buch mit dem Titel Die kapitalistische Revolution des 20. Jahrhunderts. Inhalt des Buchs, ganz interessant, ist auf Deutsch nicht erschienen. Die großen Corporations seien inzwischen so mächtig geworden, ihre Profitrate sei so hoch, dass sie in der Lage wären, die Welt zu verwalten ohne Staat. Eigentümlicherweise das Absterben des Staates, das von links so viel ersehnte Absterben des Staates, gekoppelt mit der Überwindung des Kapitals, sollte also eine Folge kapitalistischer Korporationen sein. Eine sehr interessante Frage. Berle hat aber eines vergessen, dass das Kapital nicht nur eine einfache, automatische folgende oder spontane folgende Reproduktion kennt, sondern eine Reproduktion, die gekoppelt ist mit der Reproduktion der Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft. Für diese Reproduktion sind die Corporations genauso wenig zuständig wie das Kapital überhaupt. Für diese Reproduktion hat das Kapital einen Garant, und das ist der Staat. Wie ist es also in dem Verhältnis zwischen Staat und Kapital bestellt, wenn die Ökonomie derart mächtig wird gegenüber dem Staat, dass der Staat, so wie wir ihn kennen, der Nationalstaat, einfach überflüssig wird? Kann also das Kapital auf die politische Form verzichten für die Reproduktion der Gesellschaft? Marx hat irgendwo im Band 1 des Kapitals geschrieben, angesichts der Selbstzerstörungstendenz des Kapitals, nämlich Selbstzerstörung liegend in der restlosen Ausbeutung des Arbeiters, die Notwendigkeit, dass der Staat eingreift, um den Arbeitstag zu regeln, damit zwar das Kapital nach wie vor sich reproduzieren kann, aber zugleich ein gewisser Schutz für die Arbeiterklasse gegeben ist. Er nannte das Kapital müsse an die Ketten der Gesetze gekettet werden, gebunden werden. Nun, Gesetze können nicht von sich aus wirksam werden. Gesetze werden wirksam nur, sie sind nicht der Herr der Gesellschaft. Sie werden wirksam nur, weil ein Herr da ist, der sie durchsetzt. Und der Herr der Durchsetzung der Gesetze sind der Staat. Daher die Notwendigkeit des Staates für das Kapital. Nicht, dass der Staat also, wie wir immer in vulgäre Form sagen, die Regierung ist ein Ausschuss des Kapitals. Nein, das nicht. Das ist viel, viel wichtiger, viel wesentlicher. Der Staat garantiert die gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen des Kapitals. Das war früher, das ist heute noch, und da hat also Berle vergessen, dass ohne diese gesetzliche, vom Staat durchsetzbaren Rahmenbedingungen das Kapital bisher nicht existieren konnte. Das ist also die geschichtliche Erinnerung. Das Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft, der kapitalistischen Ökonomie zur Voraussetzung hat, dass es bestimmte Regeln gibt. Jetzt ist die Frage, wo sind heute die Regeln, die auf dem Weltmarkt die Reproduktion des Kapitals sichern? Ich brauche euch nicht zu erzählen, was heute Kapitalismus heißt. Da werden Milliarden hin und her geschoben. Der Papst zu Rom selber spricht vom wilden Kapitalismus. Der Papst zu Rom, ich hoffe, dass er bald stirbt, ist einer der wenigen echten Antikapitalisten heute auf der Welt. Aber der hat andere kleine Fehler. Das macht nicht. Er spricht vom wilden Kapitalismus. Also ein Kapitalismus, der keine Fesseln mehr kennt, der keine Regeln mehr kennt, der also den Markt als eigene Domäne kennt und sich nicht kümmert um gesellschaftliche Reproduktion. Wenn wir feststellen, dass der ältere Nationalstaat die politische Form des früheren oder jetzigen Kapitalismus ist. Braucht der jetzige wild gewordene Kapitalismus auch eine politische Form? Und da taucht die von dir angestellte Frage nach den Möglichkeiten postfaschistischer Formen. Denn es ist nicht richtig zu sagen, dass der Kapitalismus den Faschismus gebraucht hat. Der Kapitalismus hat den Faschismus hervorgebracht, unter anderem. Aber nur als Lösungsmöglichkeit in bestimmten Krisensituationen. Dass da Strukturelemente enthalten sind in unserer Gesellschaft, in unserer Staatlichkeit, das ist eine andere Frage. Aber der Faschismus war wirklich gekoppelt als in eine Krise geratener Kapitalismus in Deutschland, in Italien, später auch in Österreich. Ich kenne mich in der österreichischen Geschichte überhaupt nicht aus. Ja. Aber jetzt ist eben die Frage, wenn der Kapitalismus mit der Demokratie in den anderen Ländern, in England, in Schweden, in Dänemark, in den Vereinigten Staaten, mit der sogenannten Liberaldemokratie gut ausgekommen ist, warum ist sie heute nicht mehr so gültig? Warum tritt sie heute in die Krise, diese Liberaldemokratie? Warum haben wir einen Zustand, in dem, wie gesagt, die Parlamente unserer Länder beschließen, was sie wollen, aber was sie beschließen, im Grunde keine Bedeutung hat gegenüber Beschlüsse übergeordneter Instanzen, die populo solute sind. Also wie der absolute König der alten Monarchie, sie sind vom Volk getrennt, sie sind nicht vom Volk gewählt. Sie beschließen, sie entscheiden ohne die Fiktion der demokratischen Zustimmung. Diese Fiktion, es ist eine Fiktion, Hans Kelsen, einer der größten Vertreter des Parlamentarismus, hat eindeutig gesagt, der Parlamentarismus, dass das Parlament eine Volksvertretung sei, sei natürlich eine Fiktion, aber eine heilsame und notwendige Fiktion. Diese Fiktion droht jetzt hinfällig zu werden. Wir können wählen, was wir wollen, die Parlamente wählen, was wir wollen, aber nicht sie entscheiden auf dem Weltmarkt. Wie ist das also möglich? Welche politische Form braucht jetzt das Kapital? Dass ein wild gewordenes Kapital auch an die Ketten gesetzt werden soll, das scheint richtig zu sein. Aber wer will diese Ketten setzen? Wer will also heute an die Stelle des Nationalstaates treten? Dass der Nationalstaat nicht in der Lage ist, da einzugreifen, das ist ja bekannt. Das wird überall auch in der Zeitung, so viel ich weiß, verkündet, was das Kapital, das Großkapital macht. Da kann der Nationalstaat überhaupt nicht mehr eingreifen, das ist etwas anderes. Jetzt ist die Frage, braucht aber der international gewordene Kapital auch eine politische Form, die nicht mehr an die Nationalstaaten gekettet ist, gebunden ist? Das bedeutet aber auch nicht an das, wie könnte man sagen, geschichtliche Prinzip der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft mehr gekoppelt ist. Und das ist das Prinzip der Konstitutionalität. Lassen wir den Faschismus beiseite, denn der Faschismus war ein Sonderfall in Mitteleuropa und in Südeuropa. Nehmen wir die sogenannten großen Demokratien. Da gab es eine Verbindung von Demokratie und Kapitalismus, die im Grunde historisch gedauert hat. Aber sie hatte ein Prinzip, wie gesagt, das Prinzip der Konstitutionalität. Das heißt, es wurde zwar Demokratie genannt, was in Wirklichkeit etwas anderes ist. Ich nenne das eine konstitutionelle Oligarchie. Das ist nur eine Minderheit, die herrscht, die staatlich herrscht, eine Minderheit, die allerdings konstitutionell a. vom Volke bestimmt wird, gewählt wird, b. an bestimmte Regeln, die Verfassung, gebunden ist. Das war die große Entdeckung der Bourgeoisie. Denn mit dieser Entdeckung hat die Bourgeoisie das Problem gelöst, das sich ergab, auf der Einführung, auf der anderen Seite, demokratische Prinzipien, also Präsenz der Massen in der Politik, auf der anderen Seite von der Notwendigkeit, eben diese Massen, die in der Politik präsent waren, aus der politischen Entscheidung auszuschließen. Das, was wir liberale Demokratie nennen, was wir heute haben, der Staat, den wir heute haben, in dem wir leben, ist diese Form von konstitutioneller Oligarchie, in der das Problem gelöst ist, indem die Massenpartizipation garantiert wird, freie Wahlen, zugleich garantiert wird, dass die Massen aus der Ausübung der Politik ausgeschlossen werden. Die Politik wird ausgeübt, deutsches Grundgesetz, von besonderen Organen und nicht vom Volk. Die Volkssouveränität, ich sagte schon eingangs, ist im Grunde nicht mal eine Fiktion geworden. Aber mit der neuen ökonomischen Realität. Wie ist es mit der ökonomischen Realität? Kann diese ökonomische Realität, Weltmarktrealität, noch funktionieren mit den Mitteln und Methoden der demokratisch genannten Oligarchie, der also Liberaldemokratie, meinetwegen in Anführungszeichen? Und das ist die große Frage. Und da kommt das Problem des Postfaschismus wieder rein. Inwiefern eine politische Form, die in der Lage wäre, das wild gewordene Kapital wieder an die Ketten zu legen, damit es gut funktioniert, damit es sinnvoll sich reproduzieren kann, ob diese politische Form auskommt mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie, die wir haben. Wir haben ein kleines Beispiel schon in Europa. Die Europäische Kommission, die in Brüssel sitzt, trifft wichtige Entscheidungen. Also unsere Parlamente arbeiten in einer Art luftleeren Raum und machen sich wichtig, sie üben Volkssouveränität aus, sie üben nationalstaatliche Souveränität. Wo ist die nationalstaatliche Souveränität geblieben? Worin liegt die nationalstaatliche Souveränität? Sie hatte drei Grundprinzipien, drei Grundelemente. Die Währung, das Recht, die Währung zu bestimmen, die Wehrhoheit und die Außenpolitik. Nehmen wir jetzt Österreich. Ihr habt doch auch demnächst die Euro, heißt das hier, oder? Ja. Also, die Souveränität über die Währung ist den Nationalstaaten in Europa abhanden gekommen. Was ist mit der Wehrsouveränität bestimmt? Der Kosovo-Krieg hat gezeigt, dass die europäischen Regierungen manchmal widerwillig, wie in Italien D'Alema mit seiner mit der Linksregierung, zwar widerwillig, aber die Entscheidung der NATO haben respektieren müssen, in Kosovo einzugreifen. Also mit der Wehrhoheit ist auch man nicht so gut bestellt. Man spricht von einer europäischen Armee, vielleicht kommt die europäische Armee, ich weiß es nicht. Mit der anderen Währung, Außenpolitik, wir haben gerade in Kosovo gesehen, die Außenpolitik ist, man spricht so großzügig und gerne von der Notwendigkeit einer europäischen Außenpolitik. Sehr richtig. Das bedeutet aber, dass die europäische Außenpolitik die Nationalstaatlichkeit wieder zerstört. Denn Nationalstaatlichkeit bedeutet Unabhängigkeit der Außenpolitik. Wenn die Nationalstaaten in Europa genötigt sind, eine gemeinsame Außenpolitik zu haben, dann haben sie keine Souveränität mehr. Es sind keine souveränen Staaten mehr. Also, diese Souveränität ist weg. Und was macht das wild gewordene Kapital? Und jetzt kommen wir zur vielleicht entscheidenden Frage. Es mag sein, dass es so weitergeht. Ich bin auch überzeugt, dass die Nationalstaaten weiter bestehen werden. Da werdet ihr in Österreich nach wie vor eure Parlamente wählen und in der Bundesrepublik auch in Spanien, in Italien. Und diese Parlamente werden immer als Volksvertretung gelten, also als fiktive Volksvertretung gelten. Und es werden auch bestimmte, sagen wir ruhig, Errungenschaften der Bourgeoisie aufrechterhalten werden. Insofern habe ich keine Befürchtung, dass ein neues, wirklich faschistisches System kommen wird. Es werden aber sich diese Strukturelemente zweifellos einschleichen. Wir werden also wahrscheinlich formell diese konstitutionelle Oligarchie irgendwie aufrechterhalten, aber auf der Ebene des Weltmarktes wird wahrscheinlich doch eine viel härtere politische Form nötig sein. Eine härtere politische Form aus zwei Gründen. Erstens, weil das Kapital selber diese härtere Form braucht, weil es eben wild geworden ist, weil es weltweit geworden ist. Zweitens, weil nur durch eine härtere Form es möglich sein wird, die gesellschaftliche Position des weltweit gewordenen Kapitals zu garantieren. Und drittens, weil diese neue politische Form nicht nur mit dem Problem zu schaffen hat, wie die Reproduktion des Kapitals weltweit garantiert, gesichert, gesellschaftlich gesichert werden kann, sondern auch, wie in diesem kleinen Abschnitt des Weltmarktes die politische Form die Garantie zu übernehmen hat, wie dieser kleine Abschnitt aufrechterhalten werden kann gegenüber dem Rest der Welt. Ein Rest der Welt, der zum Weltmarkt gehört, aber wie wir wissen, völlig außerhalb des Wohlstands, völlig außerhalb der Kapitalisten-Errungenschaften liegt. Und das ist, wie gesagt, nicht etwa ein paar Millionen Menschen, sondern Milliarden Menschen, vor denen diese Insel des Kapitals zur Konfrontation steht. Da kann die politische Form, eine international gewordene politische Form, Prodi ruft nach der Weltregierung, in unserem Sinne, es wird keine Weltregierung geben, aber es wird zweifellos politische Organisationsformen geben, die bestimmte Strukturelemente des Faschismus wieder aufgreifen werden, weil sie ohne sie nicht wird auskommen können. Und das ist meines Erachtens das Problem, das sich uns stellt, sofern, ich sage uns, mir stellt, also euch weiß ich nicht, mir stellt, der Linken stellt. Denn es geht ja nicht darum, gegen Kapitalismus zu kämpfen, gegen Nationalstaat zu kämpfen, sondern es geht darum, sich zu überlegen, und sie kennen ja keinen Ausweg, es muss eine kollektive Überlegung sein, zu überlegen, wie wir uns verhalten sollen gegenüber dieser auf uns zu kommenden Wirklichkeit der härteren politischen Form, die nicht mal verfassungsmäßig, also konstitutionell geklärt oder geregelt werden kann. Ein Problem, dass der Weg der Emanzipation viel schwerer macht als im Kampf gegen den Nationalstaat, gegen den Binnenmarkt, gegen den Kapitalismus im eigenen Lande. Wir haben also ein Problem zu klären, das wir heute zwar nicht klären wollen, aber das uns zum Nachdenken zwingt. Es geht nicht nur darum, dass man offenen Faschismus, historischen Faschismus verhindert, es geht darum, sich zu überlegen, was wir zu tun haben angesichts einer Wirklichkeit, die wir gar nicht kennen, die wir nur irgendwie in den Umrissen erkennen können. Es wird eine politische Form geben, in der selbst freie Wahlen nicht mehr, keinen Sinn mehr haben, in der freie Diskussion keinen Sinn mehr haben, und dagegen sich zu wappnen, dagegen sich zu organisieren, das scheint mir die Aufgabe, die heute uns ins Haus steckt. Am Beginn der Publikumsdiskussion tauchte die Frage nach dem Verhältnis von Alter und der skizzierten möglichen neuen politischen Form auf, was Agnoli nochmals die Gelegenheit bot, einige Grundzüge seiner allgemeinen Kritik der Politik darzulegen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob das Ganze nicht hinausläuft, den Verfassungsstaat zu verteidigen, den wir heute haben. Aber das ist nicht der Fall. Das ist deshalb nicht der Fall, weil wir dann eine, wie gesagt, ich sagte schon, eine Fiktion verteidigen würden. Vor allem, Lassalle hat einmal gesagt, eine Verfassung, die verteidigt werden muss, ist schon tot. Es wäre Unsinn, gegen das Prinzip der freien Wahlen zu sein. Aber man muss unterscheiden zwischen dem Prinzip der freien Wahlen und dem, was in den freien Wahlen bei uns geschieht. Und das ist etwas anderes. Erstens, von wem werden die Kandidaten bestimmt, über die wir abstimmen? Zweitens, reduziert sie die Freiheit auf einen Tag innerhalb 4 oder 5 Jahren? Da ist das Volk frei zu bestimmen über die Politik. Nein, zu bestimmen, wer über die Politik bestimmt. Deshalb spreche ich von konstitutioneller Oligarchie. Nicht, dass die konstitutionelle Oligarchie was Schlechtes sei. Wir freuen uns darüber, in einem Rechtsstaat zu leben. Oder ist unter uns jemand, der sich nicht darüber freut? Natürlich freuen wir uns, in einem Rechtsstaat zu leben. Das bedeutet aber nicht, jetzt komme ich auf Kant zurück, das bedeutet aber nicht, dass man, wie Kant sagte, die wahre Beschaffenheit der Verfassung nicht erkennt. Er sagte, die ganze Verfassungsgeschichte, er nannte das Verfassungsleben eine publizistische Lügenhaftigkeit. Und er sagte, die Verfassung verbietet dem Volk, das Volk aufzuklären über das wahre Wesen der Verfassung. Und das wahre Wesen der Verfassung lag für Kant darin, dass nicht das Volk souverän ist, das zur Wahl geht, sondern dass die Souveränität sich konzentriert in den Leuten, die das sagen, die politische Entscheidung haben. Dabei war Kant bürgerlich genug, um anzunehmen, die Politiker seien die Träger dieser Entscheidung, damals die Könige. Er hat sich das Problem des Kapitals noch nicht erkannt. Damals gab es in Ostpreußen sehr wenig Kapital. Aber das, was er sagte, gilt nach wie vor. Das, was wir Demokratie nennen, ist eine lügenhafte Publizität, mehr nicht. Eine Publizität, von der wir uns freuen. Denn ich meine, wer von uns will schon im Faschismus oder im Nationalsozialismus leben? Freuen wir uns also, dass wir freie Wahlen haben. Aber glauben wir nicht, dass wir durch die freie Wahlen diejenigen sind, die die Politik bestimmen? Wer das glaubt, oh, der ist ein glücklicher Mensch. Ganz einfach. Gegen Ende der Diskussion wurde die offensichtlich unvermeidliche Frage nach der Praxis gestellt, gekleidet in die Bemerkung, dass es doch keine revolutionäre Theorie ohne revolutionäres Subjekt geben könne. Natürlich kann es eine revolutionäre Theorie ohne revolutionäres Subjekt geben, denn es ist der Sinn der revolutionären Theorie, nach dem revolutionären Subjekt zu suchen. Das ist ja die Schwierigkeit, nicht wahr? Ich meine, ich habe schon in der 68er Bewegung vor diesen Illusionen gewarnt. Die 68er Bewegung war richtig. Es war richtig, dass wir auf dem Puss hauten. Das war vollkommen richtig. Es war auch richtig, dass die meisten an die Revolution glaubten. Ich habe auch dem Dutschke immer gesagt, naja gut, er sagte, Johannes, wenn wir uns verbinden, gemeint war ich nicht, sondern der Republikanische Club zu Berlin, Studenten und Republikaner, wenn wir uns verbinden, machen aus Berlin eine Räterepublik. Und ich sage, jawohl, Rudi, was machen wir mit den Besatzungsmächten, die noch da sind? Das war also mein Realitätssinn. Mein Realitätssinn liegt darin, dass die Frage nach dem revolutionären Subjekt zwar wichtig ist, wir können vielleicht uns mal Gedanken darüber machen. Ich habe einmal in einem Aufsatz den Vorschlag gemacht, auf die sogenannten Überflüssigen zu setzen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Die kapitalistische Gesellschaft produziert Reichtum, Adam Smith, Ricardo, Armut, Hegel und Ricardo, überflüssige Bevölkerung. Diese überflüssige Bevölkerung ist heute in der Welt in milliardenfache Höhe vorhanden. Aber diese überflüssige Bevölkerung haben wir auch hierzulande in der sogenannten industrialisierten Gesellschaft in unseren Staaten. Das sind nicht nur die Arbeitslosen, das sind die Rentner, es sind viele Menschen, millionenfach vorhanden, die überflüssig sind. Ich habe mir überlegt, inwiefern die überflüssige Bevölkerung, nicht etwa revolutionäres Subjekt, das ist ein sehr großes Wort, aber die überflüssige Bevölkerung ein Element des Bruchs innerhalb einer so ordentlichen Gesellschaft sein kann. Das ist meine Überlegung. Auf der anderen Seite muss ich eins sagen. Wir haben früher, einige von euch waren wahrscheinlich gar nicht mehr geboren, immer vom revolutionären Subjekt geträumt. Die Arbeiterklasse. Es war kein Traum. Denn die Arbeiterklasse war vorhanden. Und wie Italien und Frankreich gezeigt haben, sie waren nicht nur vorhanden als Quantität, sondern als gesellschaftliche Qualität. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Zuge der sogenannten Studentenbewegung, die in Italien und Frankreich auch Arbeiterbewegung war, in Frankreich zu dem größten Streik der französischen Geschichte gekommen ist. Ein Monat lang, Generalstreik. In Italien kam es zu Fabrikbesetzungen durch die Arbeiter. Wir hatten also Grund, an die Arbeiterklasse zu denken. Aber zugleich müssen wir uns überlegen, was sich geändert hat. Was sich heute geändert hat. Und nicht nach dem revolutionären Subjekt suchen, sondern nach den Bruchelementen, die in unserer Gesellschaft drin sind. Bruchelemente, die vielleicht gar nicht berücksichtigt werden konnten vor 20, 30 Jahren, sind zum Beispiel die Einwanderer ein Bruchelement. Oder sind sie im Gegenteil, wie viele Türken in der Bundesrepublik, ein Element gerade der Anpassung? Das sind Fragen, die wir einfach zu uns zu stellen haben und zu klären haben, bevor wir nach der großen Frage hinterherrennen, wo das revolutionäre Subjekt sei. Im Übrigen aber muss ich eins feststellen. Es steht für die moderne Soziologie fest, vor allem amerikanischer Herkunft, dass es revolutionäre Subjekte nicht mehr gibt, dass es keine Revolution mehr gibt. Wir haben früher unser Wissen gehabt, dass es Revolutionen gibt, und das war ein falsches Wissen, damals. Woher haben diese Soziologen ihr Wissen, dass es keine revolutionäre Situation mehr geben wird? Denn wenn wir sehen, wie die Welt zurzeit lebt, merken wir, dass sie auseinandergeht. Wir leben doch in einer zerrissenen Welt. Eine revolutionäre Situation ist das nicht. Aber eine zerrissene Welt ist fraglos eine Welt, die irgendwie einmal auseinanderbrechen wird. Es wird eines Tages zur Explosion kommen. Die alte Parole der deutschen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn es so weiterginge, käme es eines Tages zur Explosion. Es kam auch zur Explosion, zur falschen, zum Ersten Weltkrieg. Und wir stehen heute vor der gleichen Frage. Und wir müssen uns davor hüten, uns vor dieser Frage davon zu stehlen und also zu sagen, da wir nicht wissen, was dann passiert. Im Gegenteil, eben weil wir nicht wissen, was passiert, müssen wir uns vorbereiten auf etwas, was das Auseinanderbrechen der Gesellschaft sein könnte. Denn wenn wir jetzt noch nicht anfangen, damit zu operieren, uns Gedanken darüber zu machen, da bricht eines Tages die Gesellschaft auseinander und da wir nicht da waren, kommt vielleicht doch für euch der Faschismus.